Und wir kommen zum zweiten Teil unserer Sendung mit Harper Lee und beginnen wieder mit 30 Minuten Musik. Vor allem mit Bands, die an den Süden der Vereinigten Staaten erinnern, beziehungsweise Bands, die aus Alabama kommen. So unter anderem Alabama Shakes und The Police, die sich gemeinsam den Keyboarder teilen. Dazu hören wir Ella Fitzgerald und Louis Armstrong. Sie sind einfach nicht wegzudenken, was die Stimmung anbelangt, sowie Elliot Smith. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. No relief. Music. Feel so lonely when I walk in the place. and the cotton is high. Music. Killing a southern belle, saw you how to do that and give the people hell. That's what they expect from you too, but I wouldn't have you how you want. I don't wanna walk around. I don't even wanna breathe. I live in a southern town where all you can do is grit your teeth. But I wouldn't have you how you want. Ashamed of what you are, and sorry that you're the one she got. nobody looking now. Nobody nothing said. No one's about to shout. Nobody seeing red. But I wouldn't have you how you want. Southern Belle, killing the Southern Belle, killing the Southern Belle. Julia Reinhardt, Marabu. There was silence, things we didn't know. There was romance, where I couldn't go. Please don't tell me. Let me dream and guess. Please don't tell me. Let me dream and guess. I missed the ballet director. Was it a big success? Let my imagination move those figures around my head. Are you in Paris? Deep in trouble, yes. Is the memoir finished? Let me dream and guess. You went shopping and bought such beautiful things. Let me get my calculator and add up the cost of all those things. Oh my. On Twitter, let me imagine you. I find it sweeter. Let me imagine you. Let me imagine you. Let me imagine you. Let me imagine. Thank you. with the touch of your hand on my face. I can drink all night. I can be your love, I can be your music. Shadow this lane. Fischer, die Folk-Pop-Musikerin aus London mit einem Song, der erst ganz ruhig anfängt und dann etwas krachiger wird. Sie lässt sich das Herz brechen und hofft auf alsbaldige Heilung. Break my heart and mend it. Gabi Rückert, ihr 2015er Song Judy Gesang. Auf Radio Marabu das Special zu Harper Lee und ihre Bücher Wer die Nachtigall stört und Geh hin und stelle einen Wächter. Sommerradio Marabu. Hi, this is Peter Anthony, but you can just call me PA. You can find me playing Q-Burn for you right here on Radio Marabu. Peter Anthony heute auf Marabu vor 30 Jahren auf Radio Luxemburg. Radio Luxemburg. Okay, this is WRTL broadcasting at the moment to Britain and Europe on 1440 kilohertz. Of course, it's Radio Luxembourg, the great 208. How about that? One of the two power plays all this week at Radio Luxembourg. And that is Richard Marx. And that's called Children of the Night. Can you believe that? Children of the Night? Kind of spooky, spooky. What we've got here, ladies and gentlemen, is, if I can have the land of your ears just for a few moments, a Mott the Hoople song, redone and resung, and currently enjoying a rerun in the charts by Bruce Dickinson. I want to find out what they know about Peter Anthony. Peter Anthony, a very talented, very sensitive, very attractive young man. Peter Anthony heute weekly on Radio Marabu. Radio Marabu. Established 1984. Musik aus Bayern. Gelebte Musik. Den Sommer 2015. Radio Marabu. Produziert im Herzen der Ramelow-Rot-Diktatur Thüringen. Radio Marabu. Bald auch in Nordkorea. Sommerradio Marabu. Sommer 2015. Die Literaturwelt ist entzückt zu hören. Es gibt ein neues Buch von Harper Lee. Was hat es damit genau auf sich? Wie kam es dazu? Dazu in diesem zweiten Teil der Sendung mehr. Beginnen wollen wir mit einer weiteren Band, die sich bei der Namensgebung von den Charakteren des Buchs hat leiten lassen. Atticus aus Knoxville, Tennessee. Wir hören den Song Runaway. You were the one who cheated, baby. And then you blamed it on me. Everything you done. Bevor wir auf das neu veröffentlichte Buch eingehen, ein paar kurze Fakten über die Autorin. Harper Lee wurde 1926 in Monroeville, Alabama, geboren, studierte ab 1945 Jura an der University von Alabama, ging aber vor dem Abschluss nach New York und arbeitete bei einer internationalen Airline im Ticketing. Für ihr Buch »Wer die Nachtigall stört« erhielt sie mehrere Preise, vor allem den Pulitzer-Preis, wurde 2007 mit der amerikanischen Freiheitsmedaille des Präsidenten ausgezeichnet, lebt heute zurückgezogen, fast taub und unter einer Makuladegeneration leidend in einem Altenheim in ihrem Heimatort. Kaum jemand war damals überraschter über den enormen Erfolg des Buches als die Autorin selbst, die eigentlich keinen weiteren Roman mehr veröffentlichen wollte. What was your reaction to the success of To Kill a Mockingbird? I often wondered how an author who wrote what became an immediate smash would react. Well, my reaction to it was not one of surprise. It was one of sheer numbness. It was one of being hit over the head and knocked cold. Eine Freundin Harper Lees entdeckte zufällig im September 2014 das Manuskript von Gehe hin, stelle einen Wächter, der inzwischen 89-jährigen Harper Lee. Ein sagenhafter Fund, der es nun ermöglicht zu erfahren, wie es weitergeht mit Scout, Atticus und Jem und dem verschlafenen Nest in Alabama. Das neue Buch wurde von Harper Lee also eigentlich vor ihrem Weltbestseller geschrieben und galt bis dato als verschollen. Fast 60 Jahre später erscheint nun die ursprüngliche erste Fassung ihrer Familienchronik. Die erste Reaktion vieler angesichts der anstehenden Neuveröffentlichung war, nach der ersten Begeisterung, eher Skepsis. Wir hören Jonathan Burnham vom Verlag HarperCollins, bei dem das Buch in den Vereinigten Staaten verlegt worden ist. I was frankly astonished that there wasn't total celebration, that there was almost immediately an element of doubt. But I can also understand it now, because I think people had come to see this novel as the perfect novel, that was the only novel written by Harper Lee. So to have that narrative changed by this discovery is disturbing. Steht Harper Lee wirklich hinter der Veröffentlichung? Sie und auch ihr direktes Umfeld hatten in der Vergangenheit immer wieder negiert, dass ein weiteres Buch von ihr jemals veröffentlicht werden würde. So auch ihre ältere Schwester Alice, der sie anvertraute, den Erfolg der Nachtigall könne man kaum übertreffen. She says you can't, you couldn't help what she done. She said I haven't got nowhere to go but down. Wir hören darüber hinaus Wayne Flint von der Auburn University. All I know is members of the family felt this is probably not a good idea. And when they said, are you sure you want to do this? 5 times in 2 days, she said, of course, yes. It's amazing. Oh, I hear your new novel is coming out. And she said, what new novel? And I think, oh my goodness, she doesn't have any memory of the novel at all. And after the clarification, and I gave her the title, she said, that's not my new novel, that's my old novel. In Gehe hin, stelle einen Wächter treffen wir die geliebten Charaktere aus Wer die Nachtigall stört wieder, 20 Jahre später. Eine inzwischen erwachsene Jean-Louise Finch, Scout, kehrt zurück nach Maycomb und sieht sich in der kleinen Stadt in Alabama, die sie so geprägt hat, mit gesellschaftspolitischen Problemen konfrontiert, die nicht zuletzt auch ihr Verhältnis zu ihrem Vater Atticus in Frage stellen. Noch einmal Jonathan Burnham vom Verlag HarperCollins. There are 3 sections in Gazette Watchman, which are set during the early life of Scout, who is called Jean Louise in Watchman. They're standalone pieces. Das Hörbuch in den Vereinigten Staaten wurde von der amerikanischen Schauspielerin Reese Witherspoon eingelesen. It's a continuation of a story that people hold very closely. But the most moving part of recording the audiobook was definitely getting to say Harper Lee's prose. It's just so lyrical and quintessentially Southern. Das deutsche Hörbuch bei der Hörverlag erschienen, wird gelesen von Theater- und Filmschauspielerin Nina Hoss. Die mehrfach mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnete Akteurin verleiht der erwachsenen Scout ihre Stimme. Wir reisen mit der inzwischen 20 Jahre älteren Scout Jean-Louise Finch in ihre Heimatstadt Maycomb zurück. Die Landschaft zog jetzt sanft schaukelnd dahin. Und Jean-Louise sah vom Fenster bis zum Horizont nichts als Weideland und schwarze Rinder. Sie fragte sich, wieso sie ihre Heimat nie schön gefunden hatte. Der Bahnhof in Montgomery schmiegte sich in einen Ellbogen des Alabama River. Und als sie aus dem Zug stieg, um sich die Beine zu vertreten, war es plötzlich wieder da. Das Vertraute mit seiner Eintönigkeit, seinen Lichtern und seltsamen Gerüchen. Aber irgendwas fehlt, dachte sie. Heißläufer, ja genau. Ein Mann geht mit einem Brecheisen am Zug entlang und überprüft die Achslager. Es scheppert und dann macht es Weißer Rauch steigt auf und man meint, man ist in einem Kochkessel. Die Dinger laufen inzwischen mit Diesel. Aus unerfindlichen Gründen überkam sie eine alte Furcht. Sie war seit 20 Jahren nicht mehr in diesem Bahnhof gewesen. Und wenn sie als Kind mit Atticus in die Hauptstadt gefahren war, hatte sie panische Angst gehabt, der schwankende Zug könnte in den Fluss stürzen und sie würden alle ertrinken. Aber als sie wieder in ihrem Abteil saß, dachte sie nicht mehr daran. Der Zug ratterte durch Kiefernwälder und stieß einen belustigten Pfiff aus, als er ein fröhlich bemaltes, trichterförmiges Museumsstück von Lokomotive passierte, das ausrangiert auf einer Lichtung stand. Es trug das Firmenzeichen eines Holzunternehmens und der Crescent Limited hätte es komplett verschlucken können und dann noch Platz gehabt. Greenville, Evergreen, Macomb Junction. Sie hatte dem Lokführer gesagt, er solle bloß nicht vergessen, sie aussteigen zu lassen. Und da der Lokführer ein älterer Mann war, war sie schon auf seinen Scherz gefasst. Er würde an Macomb Junction vorbeirauschen und den Zug einen halben Kilometer hinter dem kleinen Bahnhof stoppen. Und dann, wenn er sich von ihr verabschiedete, würde er sagen, es tue ihm leid, er habe es fast vergessen. Züge veränderten sich, Lokführer nie. Sich bei einem Wunsch halt mit jungen Ladies einen Scherz zu erlauben, war ein Markenzeichen des Berufs. Und Atticus, der die Eigenheiten jedes Lokführers von New Orleans bis Cincinnati aus dem FF kannte, würde folglich keine 6 Schritte von der Stelle entfernt warten, an der sie ausstieg. Macomb County. Ein Bezirk von gut 100 Kilometern Länge und maximal 50 Kilometern Breite war eine Wildnis mit kleinen, verstreuten Siedlungen, deren größte Macomb war, der Verwaltungssitz. Der neue, eigentlich ältere Roman setzt sich auch mit den turbulenten Ereignissen im Amerika der 50er Jahre auseinander und wirft zugleich ein neues Licht auf den alten Klassiker. Die Beziehung zwischen dem mittlerweile 72-jährigen Atticus und seiner erwachsenen Tochter sehen wir hier in einem etwas neuen Licht. Jean Louise wollte ihrer Tante einen Kuss geben, traf aber nicht, nahm eine Packung Zigaretten aus der Handtasche und warf sie aufs Sofa. Was macht das Rheuma, Tantchen? Etwas besser, Liebes. Atticus? Etwas besser, Liebes. Hattest du eine gute Reise? Jawohl, Sir. Sie ließ sich aufs Sofa plumpsen. Hank kam nach Erledigung seiner Aufgabe zurück, sagte, rutsch mal, und setzte sich neben Jean Louise. Jean Louise gähnte und streckte sich. Was gibt's Neues? Fragte sie. Alles, was ich zurzeit erfahre, muss ich in der Macomb Tribune zwischen den Zeilen lesen. Ihr schreibt mir ja nie was. Alexandra sagte, du hast doch gehört, dass Cousin Edgars Junge gestorben ist. Schrecklich traurige Sache. Jean Louise sah, dass Henry und ihr Vater Blicke tauschten. Atticus sagte, er ist eines Nachmittags verschwitzt vom Footballtraining zurückgekommen und hat den Kühlschrank der Studentenverbindung geplündert. Außerdem hat er 1 Dutzend Bananen gegessen und sie mit 1/2 Liter Whisky runtergespült. 1 Stunde später war er tot. Es war ganz und gar nicht traurig. Jean Louise sagte, Donnerwetter. Alexandra sagte, Atticus. Er war Edgars Jüngster. Henry sagte, es war wirklich furchtbar, Miss Alexandra. Macht Cousin Edgar dir noch immer den Hof, Tantchen? Fragte Jean Louise. Nach 11 Jahren müsste er doch mal langsam um deine Hand anhalten. Atticus zog warnend die Augenbrauen hoch. Er sah, wie der Dämon seiner Tochter aufstieg und Besitz von ihr nahm. Ihre Brauen waren genau wie seine erhoben, die sonst schwerlidrigen Augen darunter wurden rund und ein Mundwinkel war gefährlich hochgezogen. Wenn sie so aussah, wussten nur Gott und Robert Browning, was sie als nächstes sagen würde. Ihre Tante protestierte. »Ich muss doch bitten, Jean Louise. Edgar ist mein Cousin ersten Grades.« »In dieser Phase des Spiels dürfte das keinen großen Unterschied mehr machen, Tantchen.« Atticus fragte rasch, »wie war es denn in letzter Zeit so in der großen Stadt?« »Im Augenblick will ich erst mal was über diese große Stadt wissen. Ihr zwei schreibt mir nie irgendwelchen Klatsch und Tratsch. Tantchen, ich verlasse mich drauf, dass du mir in 15 Minuten erzählst, was in einem Jahr hier alles passiert ist.« Sie tätschelte Henry den Arm, eigentlich nur, um ihn davon abzuhalten, ein berufliches Gespräch mit Atticus anzufangen. Henry deutete das als zärtliche Geste und erwiderte sie. »Also«, sagte Alexandra, zur Veröffentlichung des Wächters gab es in den USA natürlich zahlreiche Veranstaltungen, unter anderem mit der Darstellerin der Scout im Film, Mary Batham. Miss Alexandra has to tie his shoes and button his shirts, and when they're like that, he can't even hold a razor. Jean Louise shook her head. She was too old to rail against the inequity of it, but too young to accept her father's crippling disease without putting up some kind of fight. Der Roman schlägt in den erneut von Rassen- und Klassenkämpfen erschütterten USA sicherlich weiter Wellen und wird weitere Debatten über den Denkmalsturz des Vorzeigedemokraten Atticus Finch auslösen. Ist dieser neue Atticus immer noch der geradlinige Mann, den wir alle bisher liebten und schätzten? Gentlemen, wenn es auf dieser Welt ein Motto gibt, dann sollte es meiner Meinung nach lauten: gleiche Rechte für alle, Sonderrechte für niemanden. Einige rieten gar von der Lektüre des neuen Buches ab. Zerstöre es doch das Bild des alten Atticus. Integrität, Humor und Geduld waren die drei Wörter, die Atticus Finch beschrieben. Es gab auch einen Satz. Fragte man einen beliebigen Bürger von Macomb County und Umgebung, was er von Atticus Finch hielt, würde die Antwort höchstwahrscheinlich lauten: Ich habe nie einen besseren Freund gehabt. Atticus Finchs Lebensgeheimnis war so simpel, dass es schon wieder ungemein vielschichtig war. Während die meisten Männer einen Verhaltenskodex hatten und nur versuchten, ihm gerecht zu werden, lebte Atticus buchstabengetreu nach seinem. Und das ohne viel Aufhebens, ohne Trara und ohne Gewissenserforschung. Er war privat derselbe Mensch wie in der Öffentlichkeit. Sein Kodex war simple, neutestamentarische Ethik. Der Lohn dafür waren der Respekt und die Zuneigung aller, die ihn kannten. Sogar seine Feinde liebten ihn, weil Atticus sie nie als seine Feinde sah. Er war kein reicher Mann, aber er war der reichste Mann, den seine Kinder je gekannt hatten. Seine Kinder erfuhren so viel, wie es Kindern selten vergönnt ist. A, B, C, D, E, F, G, I never learned to spell, at least not well. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I never learned to count a great amount. But my busy mind is burning to use what learning I've got. I won't waste any time. I'll strike while the iron is hot. If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. And the world discovers as my book ends how to make two lovers a friend. Plot is just to tell them that I love you. covers as my book ends. How to make two lovers a friend. Uns stellt sich nicht die Frage, welcher Roman nun besser ist. Wir lieben, wer die Nachtigall stört und empfehlen euch Harper Lees Buch der Bücher. Die Neuauflage ist gerade im Rowohlt Verlag in einer aufgefrischten Übersetzung neu aufgelegt worden. Vielleicht sieht man den Wächter einfach als zweites Buch von Harper Lee. Das für Fans der Autorin natürlich ein Muss ist. Das für sich neben dem uns so wohl Bekannten steht. Vergessen sollte man sicherlich niemals, wann das Buch verfasst wurde und was zu dieser Zeit gerade in den USA politisch vor sich gegangen ist. Die Welt, zumindest das wissen wir genau, ist in den allerwenigsten Fällen einfach schwarz oder weiß. Erinnere dich jetzt, sagte ihr Onkel gerade. Es ist noch da, oder? Sie tat es. Tatsächlich, es war noch da. Jedes Wort. Aber etwas war anders. Sie saß schweigend da und dachte zurück. Onkel Jack, sagte sie schließlich, es ist noch alles da. Es ist geschehen, hat sich ereignet. Aber weißt du was? Es ist irgendwie erträglich. Es ist erträglich. Sie sagte die Wahrheit. Sie hatte keine Reise durch die Zeit gemacht, die alle Wunden heilt. Heute war noch immer heute. Und sie sah ihren Onkel verwundert an. Gott sei Dank, sagte Dr. Finch leise. Weißt du, warum es jetzt erträglich ist, Kleines? Nein, weiß ich nicht. Ich bin zufrieden so, wie es ist. Ich möchte nichts in Frage stellen. Ich möchte einfach so bleiben. Ihr war bewusst, dass der Blick ihres Onkels auf ihr ruhte, und sie wandte den Kopf zur Seite. Sie war weit davon entfernt, ihm zu trauen. Wenn er mir jetzt mit Mackworth Praed kommt und sagt, ich wäre genau wie er, bin ich noch vor Sonnenuntergang in Maycomb Junction. Du würdest irgendwann von allein dahinter kommen, hörte sie ihn sagen. Aber ich möchte dir auf die Sprünge helfen. Du hattest schließlich einen anstrengenden Tag. Es ist erträglich, Jean-Louise, weil du jetzt zu dir selbst gefunden hast. Also nichts mit Mackworth Praed. Ich bin ich selbst. Sie sah zu ihrem Onkel hoch. Dr. Finch streckte die Beine aus. Es ist ziemlich kompliziert, sagte er. Und ich möchte nicht, dass du dem leidigen Irrtum verfällst, dir auf deine Komplexe etwas einzubilden. Du würdest uns damit bis ans Ende unserer Tage langweilen. Also lassen wir die Finger davon. Die Insel eines jeden Menschen, Jean-Louise, der Wächter eines jeden Menschen, ist sein Gewissen. So etwas wie ein kollektives Gewissen gibt es nicht. Das war neu, aus seinem Munde. Aber lass ihn reden. Irgendwie wird er den Weg ins 19. Jahrhundert finden. Und du, die du mit einem eigenen Gewissen geboren wurdest, hast es irgendwann an das deines Vaters geheftet, wie eine Klette. Als Heranwachsende, als Erwachsene hast du deinen Vater mit Gott verwechselt, ohne es selbst zu merken. Du hast ihn nie als einen Mann mit dem Herzen und den Schwächen eines Mannes gesehen. Zugegeben, vielleicht waren letztere schwer zu erkennen, weil er so wenige Fehler macht, aber er macht sie, genau wie wir alle. Du warst ein emotionaler Krüppel. Hast dich auf ihn gestützt, Antworten von ihm übernommen, geglaubt, dass deine Antworten immer seine Antworten sein würden. Sie lauschte der Gestalt auf dem Sofa. Stelle einen Wächter. Das neue, zweite, eigentlich aber erste Buch von Harper Lee ist im Juli 2015 im Verlag DVA, der Deutschen Verlagsanstalt, erschienen. Das von Nina Hoss gelesene Hörbuch erhält man im gut sortierten Buchhandel über der Hörverlag. Eine CD mit der Gesamtlesung des Buches. Sie enthält etwa 7,5 Stunden Material. Wir hoffen, unsere Sendung zu Harper Lee hat euch gefallen mit den vielen O-Tönen, die wir haben im Original stehen lassen. Für alle Puristen, die es immer wieder stört, wenn darüber gebrabbelt wird. Diejenigen von euch, die aber dies Bücher noch nicht kennen, holen es vielleicht nach und lesen, wer die Nachtigall stört und gehe hin, stelle einen Wächter. Wir spielen zum Abschluss unserer Sendung die Boo Radleys mit ihrem Song Fairfax Scene. Behind a smile, behind an ugly grace. It's easy to talk behind the back, it's harder to the face. It's easy to drink than to think, it's all so easy then. It's easy to shout away from life, it's hard to be the man. Come on, listen to me, I can't complain, I've got it easy. I've everything I thought I always wanted. Even though I'm keeping busy, there's something harder to the fact.